Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähen ist hier. Bernd nochmal mit dem Nico. Ein bisschen Europapolitik auf Landesebene. Wir wollen über Visapolitik reden. Und jetzt erklär uns doch mal bitte, was es damit auf sich hat und warum wir uns damit auf Landesebene beschäftigen und nicht auf Bundesebene. Ja, auf Bundesebene könnte man sich sicherlich auch mit dem Thema beschäftigen. Es geht im Grunde genommen darum, dass die EU-Visapolitik geändert werden soll. Mhm. Es ist seit mehreren Jahren so, dass auch aus Nicht-EU-Ländern Reisende zu uns kommen können, ohne extra ein Visum beantragen zu müssen. Da gibt es entsprechende sogenannte Positivlisten, wo dann Ausnahmen gemacht werden, um eine Visumpflicht, von der Visumpflicht eine Ausnahme zuzulassen. Also bestimmte Länder brauchen kein Visum und andere schon. Genau. Mhm. Und das soll jetzt wieder restriktiver gehandhabt werden, weil es da diese, man spricht von Armutsflüchtlingen verächtlich von Seiten der Law and Order Fraktion, zum Beispiel Herr Friedrich ist ja auch so ein Protagonist, der da gerne auf Stammtischniveau argumentiert. Und da soll es eine Visumschutzklausel geben, um diesen in Anführungszeichen Flüchtlingsströmen entgegenzuwirken. Gibt es, wir haben ganz doof gefragt, so diesen Flüchtlingsströmen, das heißt, gibt es dazu validierbare Zahlen? Kann jetzt aus dem Stegreif, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht das genau quantifizieren, aber es ist auf jeden Fall so, dass im Vergleich zum Beispiel zu den Anstürmen oder zu den Zahlen zu 1990 ist das, glaube ich, bewegt sich auf dem Niveau von ein Drittel. Und es ist auch so, dass mittlerweile die Zahlen auch wieder stark rückläufig sind. Das sagt sogar Herr Friedrich. Und was uns wichtig ist, dass man hier nicht Probleme, die es sicherlich gegeben hat, vor allem auf kommunaler Ebene, dass man die auf dem Rücken von den Einreisewilligen austrägt, sondern wenn es hier auch mit Asylanträgen und so weiter Probleme gibt, dann muss man die Kommunen dazu in die Lage versetzen, dass sie damit fertig werden. Und da wurde halt in der Vergangenheit, obwohl mit diesem Zuwachs an Zahlen zu rechnen gewesen ist, einfach die Augen vorverschlossen und die Kommunen alleine gelassen. Ja. Da liegt unserer Meinung nach das Problem. Und jetzt wird sozusagen Symptombekämpfung gemacht und gesagt, okay, da machen wir jetzt einfach die Schotten dicht. Und das kann natürlich nicht Sinn von piratiger Politik sein, sondern wir sollten schon darauf achten, dass hier auch jeder die Möglichkeit hat, im Zweifel auch einen Asylantrag zu stellen und auch ein Visum zu bekommen. Weil es genau das falsche Signal wäre, jetzt in diesen Transformationsländern, die sozusagen ja noch so einen Demokratisierungsprozess noch weiter durchlaufen müssen, da sie außen vor zu lassen. Weil es ist, glaube ich, sehr wichtig mit dieser Visumpolitik, die letzten Jahre gelaufen ist, denen eine Perspektive zu eröffnen und zu sagen, hier, ihr gehört dazu. Ja. Und das ist genau das falsche Signal, was hier auch unser Bundesinnenminister setzt. Und da müssen wir klar Kante zeigen. Das haben wir gemacht mit dem entsprechenden Antrag im Landtag, der dann wieder aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt wurde. Wie nicht anders. Aus welchen Gründen? Ja, es wurde gesagt, das hätte noch weiter in den Ausschüssen beraten werden müssen, aber das ist Quatsch, weil da im Moment jetzt Handlungsdruck auch besteht und da muss man sich jetzt auch entsprechend schnell zu dieser Thematik äußern und wenn wir das jetzt noch in die Ausschüsse verwiesen hätten, hätte das sicherlich nochmal 2 Monate gedauert und so lange sollte man nicht warten, weil dann ansonsten der Verordnungsvorschlag auf EU-Ebene durch ist. Gibt es da schon Termine, wann der da durch die entsprechenden Gremien gebracht werden soll oder wann der da durch ist? Nee, konkreten Zeitplan haben wir nicht, aber wie gesagt, wenn man das jetzt nicht nachher hinterherwischen will, dann muss man sich halt jetzt äußern, weil wenn die Entscheidung halt gefällt ist, dann kann man nachher nicht mehr dann macht es keinen Sinn mehr, sich zu äußern. Deswegen war das jetzt notwendig. Und da hat man dann gesagt, ja, okay, wenn ihr jetzt hier nicht mit uns sprechen wollt, dann lehnen wir das halt ab. Wobei die Gesprächsangebote eher dürftig waren und sehr vage. Mhm. Ja, ich sag mal, ich persönlich hätte jetzt SPD und Grüne, die ja unsere Landesregierung sind, jetzt nicht so eingeschätzt, als dass sie sich da jetzt so indirekt hinter eine restriktive Zureisepolitik stellen, also die Schotten dicht machen. Da hätte ich eigentlich hier anderes erwartet. Ja, es war ja auch ein bisschen, ich hatte auch darauf gesetzt, dass sie über ihren Schatten springen, aber wenn da auf einem Antrag Piraten draufsteht, ist es scheinbar nicht möglich, da was zu machen. Und in der Kürze der Frist war wohl auch kein gemeinsamer Antrag drin. Wir hatten ja, ist ja nicht so, dass ich da grundsätzlich abgeneigt bin. Wir hatten zum Beispiel die Sache mit der Trinkwasserprivatisierungsrichtlinie, in Anführungszeichen, also Konzessionsvergaberichtlinie, hatten wir einen gemeinsamen Antrag auf Pirateninitiative. Wir hatten das Thema angestoßen, ja. Dann gab es den gemeinsamen Antrag. Also daran sieht man, dass wir oder ich ja durchaus da gesprächsbereit sind. Nur in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass da Handlungsdruck auch besteht. Und die Frage ist ja auch, wir sind Opposition eigentlich. Wenn die Landesregierung das doch tatsächlich so genauso sieht wie wir, warum handelt sie dann nicht und setzt sich entsprechend ein oder hätte ja schon was machen können? Sozusagen, das war ja sozusagen jetzt der Anstoß aus Reihen der Opposition, dort endlich sich zu positionieren und tätig zu werden. Das haben sie bislang aus eigenem Antrieb bislang nicht geschafft. Und dann gab es jetzt sozusagen von mir, von uns, die entsprechende Initiative, um da den Finger in die Wunde zu legen. Gut, dass das nicht unbedingt bei allen Freude auslöst, ist klar. Logisch, man müsste sie ja zum Handel zwingen und dann nicht zu der Zeit, wo sie das wollen und ja, gut, okay. Gibt es jetzt, ich habe das auch in dem anderen Podcast schon gefragt, für uns eine Möglichkeit, da was dran zu tun? Wie immer, anschreiben, Protest äußern, E-Mailen. Also im Prinzip die ganze außerparlamentarische Opposition, die wir momentan nur beschreiten können, weil wir selber nicht im Bundestag sitzen, komplett ziehen und Richtung Bundestag richten. Genau. Oder im September Piraten wählen. Ja, das ja sowieso. Alles klar, Nico. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Parteitag. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Bernd. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.